Radio Bremen 2. Forum Kultur, Featurezeit am Maifeiertag. Am Tag der Arbeit befasst sich das Feature mit der Zukunft der Arbeit. Das Bild von morgen prägen die schlank rationalisierten, globalen, fast vollautomatisierten Wirtschaftsimperien. Sie besitzen über alle nationalen Grenzen hinweg die Macht und arbeiten jenseits politischer Kontrolle. Alte Menschheitsträume vom selbstbestimmten Leben ohne Ausbeutung scheinen in greifbare Nähe zu rücken. Nicht mehr leben, um zu arbeiten, sondern arbeiten, um zu leben, könnte bald das Motto für die Mehrheit lauten. Oder wird sogar ein Großteil der Bevölkerung ganz ohne bezahlte Arbeit leben müssen, weil die meiste Arbeit von Maschinen erledigt werden kann? Was wird aus dem Menschen, wenn ihm Arbeit als Daseinsberechtigung entzogen wird? Schaffen wir es, unserem Leben Sinn zu geben, ohne die Verpflichtung, täglich einer bezahlten Beschäftigung nachzugehen? Ergänzende Informationen zu dieser Sendung finden Sie im Internet unter www.radiobremen.de. Schreiben Sie Radio Bremen bitte in einem Wort. Die Schreie der Möwen, so wird erzählt. Auf die Anzahl der Schreie kommt es an. Gerade oder ungerade? Es wird schön. Es wird bestimmt schön. 100 pro. Paradise Now. Über die Zukunft der Arbeit von Karl-Heinz Knuth. Grundsätzlich kann man sagen, die neuen Techniken erlauben es, das zu erreichen, was wir also Paradies genannt haben in allen unseren Erfahrungen, in allen unseren Visionen. Wie man sich in seinen Träumen den Urlaub vorstellt. Wie man sich in seinen Träumen einen Festtag. Die Träume sind alt, älter als das Jahrhundert. Die Wünsche kreisten immer um die gleichen Dinge. Gesundheit, Glück, Frieden. Und immer wieder gute Kleidung und eine schöne Wohnung mit Mobiliar. Und jetzt also soll es sich erfüllen? Im Jahr 2000? Endlich? Professor Dr. Klaus Häfner, Universität Bremen, dämpft den Optimismus. Man muss sich klar werden, dieses Paradies kann sicher nicht für die gesamte Menschheit geschaffen werden, sondern es wird zunächst also das Paradies eines kleinen Anteils der Menschheit sein. Wir gehören dazu. Nein? Wir auch. Ganz weit entfernt von einem solchen Paradies. Die Technologie, so wie sie heute strukturiert und organisiert ist, hilft den Reichen, reicher zu werden, aber verarmt die Armen. Aber all die Erfindungen, all die Erkenntnisse, all die neuen Möglichkeiten durch die Computerrevolution, die biomolekulare Revolution, die Quantenrevolution, ist jetzt nicht alles entdeckt und aufgeklärt? Was soll noch fehlen? Und werden sie nicht genutzt, um das Paradies zu ermöglichen? Bestimmt, aber natürlich. Ohne Zweifel. Wirklich? Wer sagt das? Alles ist in kleinste und noch kleinere Teile zerlegt, gepackt. Man kann es jetzt neu zusammensetzen. Man könnte damit die Herrschaft starten. Denn, wie der amerikanische Quantenphysiker Michiko Kaku es formulierte, das Zeitalter der Entdeckung geht zu Ende. Und die Epoche des Beherrschens beginnt. Wir werden von Beobachtern zu Choreografen. Eins, Verse, drei, erste Position. Eins. Halt! Professor Fridtjof Bergmann, die Arbeit ist sein Thema. Mir war deutlich geworden, dass die Arbeit immer schwieriger, immer weniger motivierend, immer frustrierender und auch irgendwie langsamer wurde auf der anderen Seite des Vorhangs. Aber mir wurde auch klar, denn ich hatte mich schon seit Jahren mit Technologie und Automatisierung befasst, dass dasselbe, aber nicht natürlich auf dieselbe Art, aber dass der Kapitalismus auch an der Arbeit zumindest eine große Krise erleben würde. Auf ins nächste Jahrhundert! Das, was wir kennen, was und wie wir es Tag ein, Tag aus, Jahr ein, Jahr aus gemacht haben, das wird in Zukunft nicht mehr funktionieren. Wir haben uns an drei Lebensphasen gewöhnt: die Ausbildungsphase, die Arbeitsphase und das Rentnerdasein. Was wir gelernt haben, das galt. Wir waren ein ganzes Leben lang vollbeschäftigt in einem Dauerarbeitsverhältnis. Dann nicht mehr? Nicht mehr? Nicht mehr? Nicht mehr? Auf dieser Voraussetzung basieren aber die sozialen Systeme. Von der Bausparkasse über die Krankenkasse, über das Renten- und Versicherungssystem bis hin zu kreditfinanzierten Häuserkäufen. Schon einmal war es so, dass sich alles verändert hat. Dass nichts blieb, wie es war. Nicht die Art, wie man lebt, wie man arbeitet. Nichts blieb so. Und das steht uns bevor. Zukunftsvisionen von Michiko Kaku. Das Internet werden Sie im Jahr 2020 über Ihre Armbanduhr erreichen können. Sie sprechen zu ihr. Die Armbanduhr antwortet. Und auf dem Mini-Bildschirm erscheint die gewünschte Information. Und unsere Brillen werden intelligent sein. In ihnen sind Bildschirme eingebaut. Dadurch kann man mit Arbeitskollegen konferieren, ohne am Arbeitsplatz zu stehen. Was wir bisher erlebt haben, ist das Vorspiel der Automatisierung. Das, was an Automatisierung möglich ist, das liegt noch sozusagen um die Ecke herum, aber das kommt noch. Und wenn dieser nächste Grad von Automatisierung verwirklicht wird, und der ist jetzt im Zuge, dann werden Massen von Arbeitsplätzen abgeschafft. Aber das Beste ist, da schon Beispiele zu geben oder vielleicht zum Vorschub, müsste man sagen, dass diese Illusion, dass die Technologie so viel Arbeitsplätze schaffen wird, ich denke, das ist grundfalsch und auch unverantwortlich, sowas zu sagen. Ich finde, dass das stützt sich irgendwie etwas auf das amerikanische Jobwunder. Man braucht 5 davon, um leben zu können. Und die Differenz, die Spaltung zwischen zwei Kulturen wird immer schärfer, wird immer tiefer. Dass die Anzahl derer, die sehr arbeiten, ja, ich sag schon, sie haben Arbeitsplätze, aber bezahlt sind sie sehr schlecht und die anderen sehr, sehr gut. Damals, vor 100 Jahren und mehr, unsere Ur-Urgroßväter, vielleicht existieren nicht mal mehr ihre Gräber. Es war die Zeit, als alles das, was wir heute haben, viele Dinge, mit denen wir heute umgehen, die gab es damals nicht einmal in der Fantasie. X-facher Überschall und Geschirrspülautomat, fließend Wasser und genmanipulierte Tomaten, Ölheizung und Hochgeschwindigkeitszüge, künstliche Befruchtung und das Internet, die Roboter. Das überhandnehmende Maschinenwesen quält und ängstigt mich. Es wälzt sich heran wie ein Gewitter. Langsam, langsam. Aber es hat seine Richtung genommen. Es wird kommen und treffen. Wilhelm Meisters Wanderjahre, Goethe. Das Glück liegt in der Stadt. Aber es beginnt mit unsagbarem Elend. Die Wohnungen waren so überbelegt, dass unter Arbeitern für sich wohnen nichts anderes bedeutete, als ein eigenes Bett ohne Mitschläfer zu besitzen. Hoffnungsvoll. Es würde besser werden. Auf jeden Fall für die Kinder. Es würde bestimmt für die Kinder besser werden. Auf jeden Fall für die Kinder. Bestimmt. Damit es ihnen besser geht. Für meine Kinder. Damit es ihnen besser geht. Für meine Kinder. Damit es ihnen besser geht. Für meine Kinder. Die einen kamen aus der alteingesessenen Stadtbevölkerung. Aus den Familien der Handwerker, Kaufleute, unteren Beamten, Berufssoldaten, Hof- und Adelsbediensteten. Die Anwärter auf Industriearbeiterberufe erhielten die traditionelle handwerkliche Ausbildung und hatten, bevor sie in die Fabrik kamen, die Gesellen häufig auch die Meisterprüfung bestanden. Es waren die Gelernten. Die duckten sich nicht unter die autoritäre Arbeitsmarktpolitik. Die anderen, die Ungelernten. Sie kamen vom Lande. Wo sollten sie gewerbliche Berufe erlernt haben? Nie waren sie mit industrieller Technik in Berührung gekommen. Wahrscheinlich kannten sie nicht einmal eine größere Stadt, geschweige denn städtisches Leben. Für sie war es schwieriger. Sehr viel schwieriger, sich zu widersetzen. Sie fanden Arbeit im Bergbau, in der eisenschaffenden Industrie, in der Baustofferzeugung und auch dort, wo chemische Ausgangsprodukte gewonnen wurden. Hurra! Nach dem Sieg von Sedan im September 1870 und der Kaiserproklamation von Versailles im Januar 1871 entstand in Mitteleuropa ein Machtstaat, in dem wirtschaftliche Modernität und politische Rückständigkeit eine eigentümliche Symbiose eingingen. Die Obrigkeit, die Untrigkeit. Und die wird überzeugt und schreit: Bismarck, hurra! Als der preußische Obrigkeitsstaat auf einer Woge von militärischen Erfolgen zum kleindeutschen Nationalstaat expandierte, brachen große Teile des Bürgertums endgültig mit den auf die Revolution von 1848-49 zurückgehenden freiheitlich-fortschrittlichen Traditionen, um sich fortan hinter dem Bismarckschen Feldzeichen der Realpolitik zu sammeln und ganz auf ihre ökonomischen Interessen zu konzentrieren. Geld! Geld! Money! Money! Geld! Geld! Geld! Geld! Money! Money! Nur noch darum ging es. Die Arbeitgeber sahen sich durch die sozialen Forderungen der Arbeiter und die, wenn auch schwachen, Gewerkschaften bedroht. Vor allem in der Wirtschaftskrise 1873 bis 1877. Eine Antwort war der Zusammenschluss von Arbeitgebern. 1875 wurde der Zentralverband Deutscher Industrieller gegründet. Eine weitere Folge: Bismarck nutzt ein Attentat auf Kaiser Wilhelm I. zum Gegenschlag. Tödlich fast für die Gewerkschaften. Der Attentäter hatte weder eine Verbindung zur Sozialdemokratie, noch hatte die Sozialdemokratie mit dem Attentat etwas zu tun, aber... Am 19. Oktober 1878... ließ Bismarck im Reichstag das Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie verabschieden. Die Organisationen der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei mussten aufgelöst werden. Ihre Zeitungen wurden verboten. Die Führer der Sozialdemokratie wurden verfolgt. Das Verbot traf auch die Gewerkschaften. Verfolgung vom ersten Tage an. Ihre Organisationen wurden verboten, ihre Zeitungen wurden verboten. Eine Ausnahme: nur die Reichstagsfraktion durfte weiter existieren. Isolierung. Geburt einer von Obrigkeitsgläubigkeit durchdrungenen Herrschaftsideologie und ein ebenso militantes wie emanzipationsfeindliches Sozialklima gegen Sozis und Gewerkschaften. Trotzdem ist Jubel angebracht. Die Naturwissenschaft hat Fortschritte gemacht und setzt an, die Welt zu erobern. Verheißungsvoll. Das große Versprechen für die Zukunft. Durch die Maschinen wird die Produktivität gesteigert. Fortschritt. Reichtum. Das neue Jahr. In den 24 Jahren von 1890 bis zum Kriegsausbruch 1914 wurde aus dem Agrarstaat Deutschland ein Land mit starker Industrie. Das finstere Zeitalter des apokalyptischen Untergangs wird zum Zeitalter des Fortschritts, an den die Pioniere glauben. Die Pioniere der Maschine, der Technik, der Industrie ebenso wie die Pioniere der sozialen Befreiung, die ihre revolutionären Banner entrollen. Sieg. Muss der Fortschritt nicht mächtiger sein als alles Beharrende? Damals? Heute? Was hat sich geändert? Damals, in den Schlüsselsektoren der expansiven Industrien, war die Arbeitgeberseite den Gewerkschaften überlegen. Sie hatten das ganze Arsenal von der individuellen Maßregelung bis zur kollektiven Massenaussperrung zur Verfügung. Und sie setzten es ein, die großen Herren aus dem Westen, die Industriemagnaten an Rhein und Ruhr. Sie verkörperten eine ökonomische Macht, die ihre Produktions- und Absatzmethoden modernisiert und kartelliert hatte. Kennzeichnend für diese Jahre war die Monopol- und Trustbildung. Das 1893 gebildete Rheinisch-Westfälische Syndikat kontrollierte fast 100% der Steinkohleproduktion seines Gebietes. 1907 beschäftigten die 50 größten Unternehmen der Metallerzeugung 45% der gesamten in diesem Bereich beschäftigten Arbeiter. Die Elektroindustrie war auf zwei Riesenkonzerne konzentriert, AEG und Siemens. Zwischen 1882 und 1907 verdoppelte sich die Zahl der industriellen Lohnarbeiter. Sie stieg von 4 auf 8,6 Millionen. Die Zahl der Angestellten wuchs in diesem Sektor im gleichen Zeitraum jedoch um das Siebenfache. Von 9.900 auf fast 70.000. Schloss schon der aktive Arbeiter das Jahresende meist mit Schulden ab, so musste der alte Arbeiter gegen Ende seines Lebens Stück für Stück das während seines Arbeitslebens erworbene Mobiliar, oft auch seine Kleidung und das wenige Luxusgut, seine silberne Taschenuhr, versetzen und lebte dennoch in Armut. Die Jobarbeit beginnt. Jobarbeit, das ist das große Thema von Professor Frithjof Bergmann. Seine Erfahrungen hat er in Detroit bei einer großen Autofirma unter Beweis gestellt. Denn er konnte verhindern, dass der gesamte Ort Flint, der von der Produktion abhing, arbeitslos wurde. Das Jobsystem ist nicht dasselbe wie Erwerbsarbeit. Das Jobsystem ist eine Art und Weise, in der man Geld für Arbeit austauschen kann. Und ich würde sagen, es ist unter den schlechtesten Arten und Weisen, weil im Grunde genommen in dem Jobsystem arbeitet man für jemand anderen, man tut, was dieser andere erwartet und will. Sehr oft tut man es mit etwas zwischen Missmut und einem gewissen Grad von innerer Kündigung. In den Vorkriegsjahren verschärfen sich die Verteilungskämpfe, mehr nicht. Einen Machtkampf gegen das monarchische System gibt es nicht. Die meisten akzeptierten zwar die Politik der Gewerkschaftsfunktionäre nach einer Konfliktregelung, aber die Frage nach der Reformbedürftigkeit des Kaiserreiches stand nicht zur Debatte. Die Gewerkschaften verließen nie den Weg der Gesetzlichkeit. Es lebe der Kaiser! Es lebe der Kaiser! Es lebe der Kaiser! Es lebe der Kaiser! Es lebe der Kaiser! Es lebe der Kaiser! Es lebe der Kaiser! Es lebe der Kaiser! Es lebe der Kaiser! Nein, zur Eskalation kam es nicht. Nicht einmal, als der Krieg drohte. Sondern einen Tag nach der deutschen Mobilmachung und einen Tag vor der entscheidenden Sitzung der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion, in der sie der Bewilligung der Kriegskredite zustimmte, sprachen sich auch die Gewerkschaften für eine Unterstützung der Kriegsanstrengungen aus. Loyalität zum wilhelminischen Staat war das Gebot. Große Verbeugung vor dem Obrigkeitsstaat. Krieg. Nach dem Ersten Weltkrieg? Kann man hoffen? Nach dem Krieg? Was dann? Was dann? Was dann? Nach der Abdankung des Kaisers drängten die christlichen Gewerkschaften dann auf die Einberufung einer konstituierenden deutschen Nationalversammlung. Kurz vorher, da galten die christlichen Gewerkschafter als Verhinderer einer gesellschaftlichen Umgestaltung. Sie hielten in Treue zur Monarchie. Nun änderten sie ihre Strategie, um Schlimmeres, um die sozialistische Republik zu verhindern. Sie waren bereit zur Mitarbeit beim Aufbau des neuen Staates. Neuen? November 1918, die Gründung des Deutschen Demokratischen Gewerkschaftsbundes, DDGB. Die Menschen sind voneinander abhängig. Nach Adam Smith, dem Vater der Nationalökonomie, ist das ein wesentliches Merkmal der herrschenden Arbeitsteilung. Denn ein Bauer, der Getreide und Vieh züchtet, kann sich notfalls noch selbst versorgen. Ein Arbeiter, der den Kopf einer Stecknadel herstellt, ist nur an der Produktion eines einzigen Dinges beteiligt, das er für seinen Bedarf braucht. Also muss er, um leben zu können, Waren kaufen. Dabei hat er es mit Preisen zu tun. Adam Smith definierte die Arbeit als jenen Faktor, der maßgeblich den Tauschwert einer Ware und damit letztlich auch den Wohlstand eines Landes bestimmt. Ihm war natürlich bekannt, dass Arbeit, die in den verschiedenen Produkten enthalten ist, schwer, kompliziert, leicht, vergnüglich und so weiter sein kann. In grauer Vorzeit sei die Jagd auf einen Biber doppelt so zeitraubend gewesen wie die auf einen Hirsch. Beim Biber könne sie zwei, beim Hirsch einen Tag gedauert haben. Mithin entsprach die Arbeitsmenge der Jagd auf einen Biber der Arbeitsmenge der Jagd auf zwei Hirsche. Diesem Verhältnis entsprechend, ein Biber gleich zwei Hirsche, hätten die Jäger auch getauscht. Wenn also zwei Männer bei gleich großem Einsatz einen Hirsch erlegten, gehörte jedem die Hälfte des Tieres. Erwarben sie dann für ihre Hirschhälften andere Waren, so tauschten sie die gesamte Menge ihrer Arbeit ein, die sie das Tier gekostet hatte. Aber wir leben in keiner primitiven Jagdgesellschaft. Was passiert in einer entwickelten, arbeitsteiligen Wirtschaft? Der Arbeiter verfügt nur über einen Teil der von ihm erbrachten Arbeit. Denn der Wert einer Ware, den der Arbeiter durch seine Arbeit geschaffen hat, löst sich in zwei oder drei Teile auf. In Lohn für den Arbeiter? Und in Gewinn für den Unternehmer. Der das Kapital stellt, zum Beispiel Maschinen, und die Rohstoffe einkauft und die Löhne vorschießt. Also den Arbeiter bezahlt, bevor die Waren verkauft sind. Und drittens, in Rente für den Eigentümer des Bodens. Smith vermutete, die unsichtbare Hand der Ökonomie würde in einer freien Marktwirtschaft ähnlich präzise funktionieren wie die Gesetze der Physik. Allerdings erhoffte er sich einen sittlich reifen Kapitalisten, einen Unternehmer, der nicht, wie es vorgekommen war, Kinder an Maschinen kettete. Und obgleich schon zu seinen Lebzeiten vieles dagegen sprach, dass sich sein Wunschtyp des moralischen Kapitalverwerters durchsetzen würde, er glaubte daran. Auf Erden werde letztlich die Vernunft den Sieg erringen. Marx behauptete, dass im Kapitalismus erstens die Konzentration des Reichtums der Kapitalisten und das Elend der Arbeiterklasse zunehmen würde. Daraus folgerte er, dass es zu Spannungen zwischen beiden Klassen komme, die schließlich zur Revolution und zum Sieg des Proletarismus führten. Irgendwann. Es werde eine Gesellschaft geben, die nur aus einer Klasse bestehe und ohne Ausbeutung sei. Morgen? Ja? Oder nein? Über Nacht. Über Nacht verloren Millionäre ihr Vermögen, Pensionäre ihre Ersparnisse. In den Hotels sollen die Portiers ihre Gäste fragen, ob sie bei ihnen wohnen oder aus dem Fenster springen wollten. Entsetzen. Und dann breitete sich Pessimismus aus. Nichts lief mehr. Prost! Oktober 1929, ein Freitag. Schwarzer Freitag wird man ihn später nennen. Statistiken beschreiben das Durchschnittselend so. Ein Arbeitsloser mit Frau und einem Kind bekam 51 Mark im Monat. Davon musste er 32,50 Mark für Miete, Beleuchtung und Heizung bezahlen. Blieben 18,50 Mark für Ernährung und Kleidung. 45 Pfund Brot für drei Personen, also ein halbes Pfund pro Kopf und Tag, kosteten 6 Mark, 9 Pfund Margarine 3 Mark. Dreimal im Monat leistete sich die Familie 10 Heringe, das Stück zu 10 Pfennig. Traurigste Gestalt auf den Straßen war der Mann mit dem Schild. Suche Arbeit, egal welche. Rezepte. Die führenden Ökonomen empfahlen den Regierungen, abzuwarten und ihre öffentlichen Ausgaben für Beamtengehälter, Behörden, Schul- oder Straßenbau zu beschneiden. Das heißt, der Staat solle sparen wie der Krämer an der Ecke, der in Zeiten guter Geschäfte Geld für die Renovierung seines Ladens ausgibt und in Zeiten schlechter Umsätze darauf verzichtet. Nur so ließen sich die Defizite in den öffentlichen Haushalten vermeiden oder zumindest begrenzen. Oder der Staatsbankrott drohe. In Deutschland versuchte Reichskanzler Heinrich Brüning, diesen Rat zu befolgen, indem er sogenannte Notverordnungen durchsetzte. Kein anderes Rezept? Doch. John Maynard Keynes forderte das Gegenteil. 1929 empfahl er zum Beispiel der britischen Regierung, sie solle sich bei den Banken pro Jahr 100 Millionen Pfund leihen und mit diesem Geld Jobs für Arbeitslose schaffen. Heute klingt ein solches Arbeitsbeschaffungsprogramm nicht sonderlich originell. Doch damals, es war ein Angriff gegen die klassische ökonomische Lehre, die verlangte, dass der Staat die Wirtschaft nicht antasten darf, geschweige denn über gezielte Vergabe von Aufträgen lenken oder gar von sich abhängig machen darf. Keynes erkannte den engen Zusammenhang zwischen der Nachfrage nach Gütern und der Beschäftigung und widersprach den Klassikern, die den Grad der Beschäftigung von der Höhe der Löhne abhängig machten. Er verwarf den hochheiligen Lehrsatz von der unsichtbaren Hand, dass die freie Konkurrenzwirtschaft einer natürlichen Ordnung gehorcht, die den Rang von Naturgesetzen hat und sich wie das Wetter nach dem Sturm beruhigt. Keine Automatik, kein Gleichgewicht und keine Vollbeschäftigung. Wenn das eintritt, dann ist das ein Glücksfall. Also musste der Staat die Kraft außerhalb des Systems Arbeit beschaffen. 6 Millionen Arbeitslose. Selbst die Behörden versuchen nicht mehr, den Schein aufrechtzuerhalten, als ob man von der Unterstützung, die man bekommt, leben könnte. Wenn Katzen oder Hunde verschwinden, fällt es den Besitzern gar nicht. Erstatten. Man weiß, dass sie von irgendjemandem gegessen wurden. Resignation. Erwartungslos. Das gleichmütig erwartungslose Dahinleben. Die Einstellung, man kann ja doch nichts gegen die Arbeitslosigkeit machen. Dabei eine relativ ruhige Stimmung, sogar immer wieder auftauchende Augenblicksfreude, verbunden mit dem Verzicht auf eine Zukunft, die nicht einmal mehr in der Fantasie als Plan eine Rolle spielt. Die strikte Sparpolitik stürzte Deutschland weiter in die Krise. Die Massenkaufkraft schwand. Die Steuereinnahmen der öffentlichen Hand sanken. Die Inflationsangst saß tief. Und das Reich sparte sich zu Tode. Der Bruderzwist in der Arbeiterbewegung nützte am Ende nur den Nationalsozialisten. Antikommunistische Vorurteile ebneten ihnen den Weg. Die NSDAP selbst hatte in ihrer besten Zeit nie die Mehrheit der Deutschen hinter sich, aber sie war die Bewegung, die ohne jeden Skrupel nur ein Ziel kannte: die Macht. Wer stemmte sich dagegen? Die Gewerkschaften waren geschwächt durch die Krise, Mitgliederschwund. Mit der Machtübertragung an Hitler und die NSDAP begann ein neues Kapitel in der Gewerkschaftsgeschichte. Nach wenigen Monaten, in denen die Gewerkschaften mit einer Politik zwischen Protest und Anpassung das Überleben ihrer Organisation zu sichern hofften, wurden sie zerschlagen. Aufrüstung und Autobahnbau schafften den Aufschwung bis hin zum Größenwahn. Trümmerfelder. Danach, als Erhard im März 1948 zum Direktor der Verwaltung für Wirtschaft gewählt wurde, glaubten die meisten Deutschen, es sei angesichts der katastrophalen Mangellage am besten, die staatliche Zwangsbewirtschaftung zu behalten. Die Lage dramatisch. Die Industrie erbrachte 1947 nur 39% ihrer Leistung von 1936. Die Alliierten verfügten einen Preisstopp und Zwangsbewirtschaftung, um die Inflation aufzuhalten. Aber weil sich der Verkauf von Gütern gegen Geld nicht mehr lohnte, horteten die Produzenten ihre Erzeugnisse. Da passierte es. Mit vollem Risiko. Los jetzt, los jetzt, los jetzt! Los! Los! Erhard schaffte alle Regeln auf einmal ab, ohne die Siegermächte zu fragen. Die Preise schossen nach oben, plus 20%. Die Angst vor einer Hyperinflation wuchs. Panik. Die Gewerkschaften riefen zum Generalstreik am 12. November 1948. Die Antwort Erhards? Mut zum Konsum. Der Luxus von heute ist der breit geschichtete Bedarf von morgen. Und so funktionierte es. Sein Ansatzpunkt war das sogenannte Angebotskonzept. Die beiden verschiedenen Wirtschaftskonzepte der Wirtschaftsexperten Milton Friedman und John Maynard Keynes. Angebot und Nachfrage. Für Milton Friedman gilt die Angebotstheorie, für John Maynard Keynes die Nachfragetheorie. Zwei Theorien. Eine lässt dem Markt freien Lauf, die andere will ihn dirigieren. Anbieter sind in der Regel die Arbeitgeber. Nachfrager sind wir, die Arbeitnehmer. Angebotspolitik drückt die Löhne. Da Arbeit durch die Lohnnebenkosten zu teuer wird, müssen Arbeitsplätze wegrationalisiert und durch Maschinen ersetzt werden. Abhilfe kann also nur eine Senkung der Lohnkosten schaffen. Das zweite muss Steuern senken und bürokratische Hürden und Auflagen so weit wie möglich beseitigen. Dann werden Betriebe konkurrenzfähiger, wettbewerbsfähiger. Nur dann verringert sich der Zwang für die Unternehmer zu rationalisieren. Sie schaffen Arbeitsplätze, weil die billiger sind als Maschinen. Der andere Weg? Die Verbraucher müssen mehr Geld in die Tasche bekommen, um mehr ausgeben zu können, mehr verbrauchen zu können, mehr kaufen zu können, sich mehr leisten zu können. Dadurch wird die Nachfrage erhöht, der Arbeitgeber muss mehr produzieren, braucht mehr Personal. Erhard hatte mit der einen Methode Erfolg, der sozialdemokratische Wirtschaftsminister Karl Schiller mit der anderen. Mit dem erneuten Regierungswechsel 1982 kam der Wandel. Jetzt war wieder die Angebotspolitik gefragt, vorgeführt in Amerika und England unter Reagan und Thatcher. Und? Jetzt. Die Idee, Automaten zu bauen, die dem Menschen gleichen, ist nicht neu. Tatsächlich zogen Roboter zunächst in die Fabrikhallen ein und schon machten sie sich auf den Weg, auch unseren Alltag zu erobern. Ihre Erfolgsbilanz? Um Waren und Dienstleistungen im Wert von 1 Million D-Mark zu produzieren, brauchte man in der Landwirtschaft 1967 112 Arbeitskräfte, jetzt nur noch 20. Im Handel und Verkehr brauchte man damals 28 Arbeitskräfte, jetzt nur noch 14. Das produzierende Gewerbe damals 21 Arbeitskräfte, jetzt nur noch 11. Dienstleistungsunternehmen damals 10. Jetzt immer noch 7 Arbeitskräfte. Denn der Friseur ist einer von denen, die nicht von einem Roboter ersetzt werden können. Auch der Gärtner nicht, der Förster, der Lehrer, der Polizist, der Schauspieler, der Sternekoch, der Wissenschaftler, die Pflegekräfte nicht. Oder doch? Vielleicht morgen. Und dann? Es gibt eine Vielfalt von Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, von der ich mit Absicht anfange, ist, dass ein Betrieb kann merken, dass Leute entlassen ist teuer. Entlassungsgeld, schlechte Motivierung, wann bin ich dran, etc., etc., etc. Man kann Inseln einrichten, also Herstellungsinseln, als eine Alternative zum Entlassen. Und das ist auch schon in vielen Situationen sozusagen im Gange. Aber es kostet weniger. Sozusagen. Man kann es so machen, dass man sagt, es geht im Grunde genommen zurück auf eine Idee, die der Henry Ford, der legendäre Henry Ford, der hat eine ähnliche Idee gehabt. Nämlich, man kann sagen, also anstatt euch zu entlassen, jedes Mal, wenn der Markt absackt, Und also es so zu machen, dass ihr dauernd in diesem Druck klebt. Wann komme ich dran? Wann werde ich rausfliegen? Niemand fliegt raus, aber wenn die Zeiten schlecht sind, reduzieren wir die Arbeitszeit und ihr kriegt mehr Zeit, euch selbst zu versorgen. Und wir schaffen systematisch langsam, anstatt das in Entlassungsgeld auszugeben, anstatt das auf 50 andere Arten und Weisen auszugeben, und Entlassungen sind sehr teuer, besonders in Deutschland, schaffen wir mit demselben Geld sukzessive Maschinen an. Eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit ist, und ich bin nicht neoliberal, also in meiner Welt ist der Staat nicht nutzlos und schon gar nicht nur irgendwie also ein Widerstand, das man aus dem Wege machen muss. Der Staat tut sehr viel, das blöd oder dumm ist, aber der Staat von Zeit zu Zeit, wenn man die richtigen Vorschläge macht, kann auch was Vernünftiges tun. Und dasselbe Geld, das im Augenblick verschwendet wird, nutzlos ausgegeben wird für Ausbildungen von Arbeitslosen, die den Arbeitslosen absolut nicht nützen, die nur den Ausbildern etwas nützen, dasselbe Geld könnte viel besser angelegt werden in Herstellungsinseln. Das würde gut nicht nur vom Materiellen her für die Arbeitslosen sein. Sollte Karl Marx doch recht behalten? Hat er nicht vorausgesagt? Die Konzentration der Wirtschaft. Die vom Wettbewerb erzwungenen immer kürzeren Produktions- und Innovationszyklen. Die Trennung zwischen dem Eigentum an Unternehmen und der Herrschaft über die Unternehmen. Das Kapital im Überfluss. Und gleichzeitig immer mehr Arbeitslose. Sieg? Sieg, Sieg! Für den Kapitalismus gibt es keine Konkurrenz mehr. Der Sozialismus hat sich selbst umgebracht. Es lebe die Marktwirtschaft. Hat sich jemals so unbestritten und ohne Alternative geherrscht? Aber wohin soll der Weg dieser siegreichen kapitalistischen Entwicklung führen? Die Erfolge basieren auf unbegrenztem wirtschaftlichem Wachstumszwang. Wachsen, wachsen, wachsen, blind. Weiter so? Weiter so, weiter so, weiter so, weiter so, weiter so. Weiter so. Kann man angesichts der rasant voranschreitenden Umweltzerstörung das noch für die Zukunft wünschen? Wirklich? Wir ertrinken in Wissen und dürsten nach Einsicht. Wir sind hochbegabte Schmalnasenaffen, deren Erfolg die Welt zerstört hat, an die uns die Evolutionsgeschichte in Milliarden von Jahren perfekt angepasst hat. Wir sind uns im bedrohlichen Maße über den Sinn unseres Lebens im Unklaren, instinktgetrieben, fahrlässig und innerlich zerrissen. So wie sich unsere Kultur entwickelte, wissen wir heute mehr über unser Auto als über unser Gehirn oder unser Verhalten. Es ist an der Zeit, dass wir uns mit allen uns zur Verfügung stehenden intellektuellen Werkzeugen als gleichzeitig biologische und kulturelle Spezies erkennen. Edward O. Wilson, Soziobiologe. Morgen? Ist unser Besitzstand nicht in Gefahr? Sollten wir nicht alles beim Alten lassen? Bei großzügigen Sozialleistungen, Schutz des Arbeitsplatzes, bezahltem Krankenurlaub? Die Jobarbeit verschwindet. Hochtechnologische Maschinen, Roboter oder Computer ersetzen die Arbeiter in den Fabrikhallen, die Angestellten in den Büros, die Verkäufer in den Läden, den Bankangestellten. Raus! Ich arbeite und bewusst und mit Absicht anders als andere Leute das tun. Ich knüpfe das, was ich anzubieten habe, an eine Vielfalt von schon bestehenden Programmen, Projekten, Agenturen und Unterfangen jeder Art und Weise. Und natürlich an eine große Vielfalt von verschiedenen Unternehmen. Wir haben jetzt ein Stadium der Technologie, das zum Ende kommt. In diesem Stadium der Technologie haben wir in Fabriken Massenquantitäten hergestellt. Massen von Autos, Massen von Eisschränken, Massen von allem anderen. Das ist unter Umständen das Stadium, das jetzt zu Ende geht. Und das ist etwas, das die meisten Leute bisher noch nicht erkannt haben. Das nächste, fortgeschrittene, elegantere System der Technologie wird sein, dass man dieselben raffinierten Maschinen, nur noch raffinierter, noch intelligenter, noch flexibler, noch agilere Maschinen benutzen wird, um direkt für sich selbst herzustellen. Um das noch etwas anders auszudrücken, denn das ist ein wichtiger Punkt, ist, dass man könnte sagen, in der ersten Phase der Industrie hat es ein Fließband benötigt, also eine Kette von Maschinen, unter Umständen 2-3 Kilometer lang die Kette, um, sagen wir, einen Teil herzustellen. Der Fortschritt ist, dass jetzt eine Maschine das kann, was eine Kette vorher gemacht hat. Genau wie Computers kleiner und kleiner und kleiner werden und Computer waren mal so groß wie ein Zimmer und jetzt hat man sie im Handy oder in der Größe. Genauso kann man Maschinen jetzt machen, wo eine Maschine innen drinnen sozusagen all das hat, die Fähigkeiten, die Kapazitäten hat, die vorher auf 50, 60, 80 Maschinen verteilt waren. Wir können durch eine vollautomatische Grundversorgung der Bevölkerung in der Tat die Informationstechnik massiv nutzen, um sehr billig, sehr günstig die Produkte, die Waren, die Dienstleistungen zu erzeugen, die der Mensch braucht. Aber dies unterstellt, dass wir das vorhandene Kapital in der Bundesrepublik alleine ein Geldvermögen in der Größenordnung von 4.000 Milliarden, dass wir dieses Geldvermögen einsetzen, um eben dieses Paradies aufzubauen. Und das kann nur ein gemeinsamer gesellschaftlicher Akt sein. Dann könnten wir technische Sklaven, ein eher technischer Sklaven, herstellen, organisieren. Ich nenne das Grundversorgungsindustrie. Und diese Grundversorgungsindustrie könnte in der Tat für jedermann verfügbar sein. Aber es müsste ein gesellschaftlicher Wille vorhanden sein, diese Infrastruktur, diese paradiesische Infrastruktur wirklich aufzubauen und allen verfügbar zu machen. Und dieser Wille scheint bisher weder in Deutschland noch in den USA noch in Japan vorhanden zu sein. Professor Dr. Klaus Heffner, Informatiker. Was tun? Rezepte. Der Volkswirt Professor Dr. Norbert Berthold im Mai 98. Die Angst vor dem Ende der Arbeit ist unbegründet. Denn der gegenwärtige wirtschaftliche Umbruch ist der Anfang eines neuen Wachstumszyklus. Und der Wohlstand wird kurz über lang weltweit erheblich ansteigen, wenn es gelingt, mehr Wettbewerb sowohl auf den Arbeitsmärkten als auch im Sozialbereich zuzulassen. Laut Bericht der Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen hätten wir nur die Wahl zwischen mehr Ungleichheit oder dauerhafter Arbeitslosigkeit. Vorgeschlagen wird ein Umbau unserer Gesellschaft. Ein großer Sektor von Billigarbeitsplätzen soll geschaffen werden, nötigenfalls mit Zwang. Die im Augenblick am hauptsächlichsten diskutierten Rezepte, und da würde ich sagen, die sind keine zu ernstzunehmenden Rezepte, das sind nicht mal Gedanken, das sind Gedankenlosigkeiten, sind einerseits die Idee, dass man die Wirtschaft weiter und weiter ankurbeln kann und je mehr man sie ankurbelt, umso schneller sie sich dreht, umso mehr Arbeitsplätze werden da irgendwie rausfallen. Und das ist einfach nicht mehr der Fall. Wenn man die Automatisierung versteht, dann muss man jetzt akzeptieren, dass umso besser eine Industrie oder eine Ökonomie funktioniert, umso mehr Arbeitsplätze kann sie abschaffen. Der Ausgangspunkt ist, dass die Jobarbeit endet. Stichwort New Work, neue Arbeit. Und unter neuer Arbeit verstehe ich einfach Arbeit, die nicht so organisiert ist wie das Jobsystem. Und eine verhältnismäßig schnelle Art, das zu erläutern, würde sein, also dass Bauern jahrtausende lang haben sehr wenig Geld gebraucht und haben trotzdem sehr gut gelebt. Sie haben nur das gekauft, was sie nicht selber machen konnten. Und sie haben die Wurst selber gemacht und den Käse selber gemacht und das Brot selber gemacht und die Leintücher selber gemacht und. Die Axt haben sie sich gekauft. Es ist ein absolutes Missverständnis, wenn Leute denken, wir wollen zurück zur Bauernarbeit. Nein, aber da ist eine Ähnlichkeit, aber es ist auch ein Riesenunterschied. Der Unterschied ist, dass man sich jetzt selbst versorgen kann, genau wie Bauern für sich arbeiten. Man kann für sich arbeiten und nicht für den Markt. Und das ist die Ähnlichkeit, für sich selber produzieren. Genau wie ein Bauer sein eigenes Brot macht und dann sein eigenes Brot isst. Oder seine eigene Butter. Aber man kann das jetzt machen mit ganz raffinierten Maschinen. Vielleicht sollten wir unsere Zuhörer daran erinnern, dass in vielen Ländern jetzt noch, also wenn man an China und Indien denkt, wenn sie Massen nennen, da sind die Massen. Ja. Das sind Hunderte von Millionen von Menschen, die als Bauern gelebt haben. Und das war nicht wunderbar und ich sage auch nicht wunderbar. Und ich bin auch, also ich mache das nicht in etwas Romantisches, ich ziehe es nur als Vergleich heran. Aber es ist natürlich selbstverständlich, deutlich, dass dieselben Massen, Hunderte von Millionen, könnten sich mit raffinierten Maschinen auf viel, viel ökonomischere, aber auch als viel Ressourcen weniger in Anspruch nehmende Art und Weise selber versorgen. Warum denn nicht? Die Vorstellung von dem nächsten Stadium unserer Kultur könnte, wenn wir es mit Fantasie und Intelligenz machen, könnte sein, dass jeder Mensch irgendeine Beziehung zu einem Betrieb hat. Das sagen wir zur Hauptsache. Die meisten Leute, besonders die, und ich bin realistisch, besonders die, die nichts außerordentlich begabt sind, die nicht sehr leicht eine Idee entwickeln. Und sehr oft werde ich gefragt, ja, mit ihr, Sie sagen ja, Gold in den Köpfen, aber was machen Sie denn mit den anderen? Ja, die anderen können dieses sich selbst versorgen machen und außerdem als Zusatz etwas, das sie wirklich wollen, und das kann mit Kindern zu tun haben, das kann mit an den Straßen Bäume pflanzen zu tun haben, das kann mit einer Vielfalt von Dingen zu tun haben, das kann natürlich auch mit Brokkoli auf den Dächern züchten zu tun haben. Das können sie machen und unter Umständen damit Geld verdienen, aber sie brauchen nicht viel Geld, denn 80% von all dem, was sie brauchen, machen sie sich selbst in dem Maschinenpark, der für sie bereitgestellt ist. Die neue Woche von Montag bis Samstag. 2 Tage Jobarbeit, 2 Tage etwas, das man wirklich, wirklich will und 2 Tage das, was wir Eigenarbeit, aber hochtechnisierte Eigenarbeit nennen. Erstens Jobarbeit wie gewohnt. Aber modellhaft gesprochen, 2 Tage Jobarbeit, 2 Tage in einer Fabrik, sagen wir, in der elektrische Batterien hergestellt werden für Motorräder. 2 Tage hat man die Möglichkeit, aber Erwerbsarbeit, aber man wird anders bezahlt. Man kriegt ein Stipendium, sagen wir über 2 Jahre, und dieses Stipendium, das 2 Jahre in Kraft ist, erlaubt einem, 2 Tage in der Woche an etwas zu arbeiten, das man wirklich, wirklich will. Zweitens? Zusätzlich zu der Jobarbeit 2 andere Arten, also im Prinzip wirklich andere Arten von Arbeit, die auch in der Struktur ganz anders sind, die sich auch ganz anders anfühlen, die man ganz anders erlebt. Eine dieser Arten ist, dass man anstatt für jemand anderen arbeitet, eine Idee entwickelt, etwas, das man, wie wir gerne ausdrücken, etwas, das man wirklich, wirklich will. Es gibt sehr viele Leute, sagen wir nur als Beispiel, in den Computerabteilungen, die haben Ideen, also irgendwie Leute, die an Computer arbeiten, haben sehr oft Ideen. Wenn sie an dem Arbeitsplatz sozusagen festgenagelt sind, an den sie haben, dann haben sie diese Ideen und die verfaulen in ihren Köpfen. Weil nicht die Zeit, nicht die Gelegenheit ist, diese Ideen umzusetzen. Wir versuchen, Leuten zu helfen, wir unterstützen Leute im Herauskriegen von ihren Begabungen, ihren Fähigkeiten, ihren Talenten, ihren Wünschen. Ich will etwas, das Sinn hat. Das ist eigentlich beinahe so das Gleiche, das Allgemeine. Drittens? Und die ist ganz zentral. Eine Säule von der neuen Arbeit ist das, was wir Hightech-Eigenarbeit nennen. Und was das bedeutet, ist, dass Leute Zugang haben zu einem Park oder einer Insel von den modernstmöglichsten Maschinen. Und mit diesen Maschinen sich dann, also man kann eine unwahrscheinliche Vielfalt von Dingen jetzt herstellen. Und die meisten, also für sich. Man kann sich jetzt selber CDs brennen mit einem Computer. Man kann natürlich auch computergesteuert sich selber Anzüge nähen. Man kann auch Teppiche, Vorhänge, Wandgehänge machen. Man kann natürlich schon, wie schon erwähnt, man kann selber bauen. Das ist in Deutschland bekannt von den Baumärkten. Aber man kann natürlich auch mit computergesteuerten Maschinen Besteck machen, man kann Schmuck machen, also buchstäblich. Man kann natürlich auch selber Computer zusammensetzen. Und morgen? Wieder werden die Glocken läuten, es wird ein Feuerwerk geben und die 9. in den Konzertsälen. Und wenn man die Schreie der Möwen zählt, gerade oder ungerade, dann kann man es vielleicht wissen. Es wird schön. Es wird bestimmt schön. 100 Pro. Sie hörten Paradise Now, ein Feature über die Zukunft der Arbeit von Karl-Heinz Knuth. Es sprachen Uwe Friedrichsen, Anne Moll, Regina Pressler und Ole Schlosshauer. Ton und Technik Günter Beckmann und Kerstin Heikamp. Regieassistenz Wiebke Stark. Regie Karl-Heinz Knuth. Redaktion Ursula Voss. Produktion Norddeutscher Rundfunk und Radio Bremen.